der Dreckflug. Ich geb zu Gas, ich weiß dir gefällt, du hast den Weg. Oh, das ist das Schlimm. Ich guck dich an. Du bist schüchtern und sweet, wenn ich dich ansehe, fühle ich mich, als wär ich auf Lied. Wow, schau, komm, wir gehen mal ran. Sie ist wie weißes Pulver, weil man mit ihr wie auf Wolke 7 schweben kann. So hot, so geil, so versaut, ich weiß, dass du es schon wieder brauchst. Du bringst mich dazu abzugehen wie die Einspruchpumpe vom SL und gibst ihm Typ Sex Hell. Baby, du bist im Bett für ihn ein Superhelfer, aber sogar für Kamasutra im 9-11er. Und du brauchst zu viel, am besten mit Rollenspiel. Hast immer dein Loch auf, wenn ich will, so viel wie möglich. Das ist dein Ziel, es ist Porno-Lifestyle, wenn ich die Cam auspack und dein Rock hochgeht. Ich meinen dicken zeig und sofort losleg. Wir brauchen kein Gummi, du magst es hardcore. Bitch, scheiß auf dein Vibrato. Du bist nur ne kleine Bitch, nimm meinen dicken, aber übertreib's nicht. Ich geb dir Gas, ich weiß, dir gefällt's, du hast den Fickblick und willst es ganz schnell. Du bist nur ne kleine Bitch, nimm meinen dicken, aber übertreib's nicht. Ich geb dir Gas, ich weiß, dir gefällt's, du hast den Fickblick und willst es ganz schnell. Sie sagen, was für ne Bitch, schau die mal an und krieg Ständer länger als ein Audi Avant. Du bist es, meine Schlampe für alles und egal wann und wo, Baby, du kannst es. Du bist immer da, wenn es darum geht und gehst sofort zur Sache. Wenn irgendwas steht, du machst mich high. Du zeigst, was du hast und ich fühl mich frei. Du leerst meinen Tank immer, wenn du den Mund aufmachst und fühlst dich gut, wenn du etwas in deinen Händen hast. Du kannst alle Stellungen und machst mal auf Krankenschwester, Domina oder Stewardess. Was eine Spinne im Netz hat, hast du in deinem Bett. Denn du bist immer nur auf das eine aus. Jeder weiß es, doch es macht keinem was aus. Kann schon sein, sie wollen alle auf dich drauf. Sie ist ne Bitch, also bitte Applaus. Du bist nur ne kleine Bitch, nimm meinen dicken, aber übertreib's nicht. Ich geb dir Gas, ich weiß, dir gefällt's, du hast den Fickblick und willst es ganz schnell. Du bist nur ne kleine Bitch, nimm meinen dicken, aber übertreib's nicht. Ich geb dir Gas, ich weiß, dir gefällt's, du hast den Fickblick und willst es ganz schnell. Kleine Bitch, nimm meinen dicken, aber übertreib's nicht. Ich geb dir Gas, ich weiß, dir gefällt's, du hast den Fickblick und willst es ganz schnell. Du bist nur ne kleine Bitch, nimm meinen dicken, aber übertreib's nicht. Ich geb dir Gas, ich weiß, dir gefällt's, du hast den Fickblick und willst es ganz schnell.